Man gab sich lange alle erdenkliche Mühe, herauszubekommen, warum der Angeklagte gerade in diesem einen Punkt log, wo er doch in allem Übrigen ein freiwilliges und wahrheitsgemäßes Geständnis ablegte. Schließlich räumten jedoch manche Beurteiler, besonders Psychologen, die Möglichkeit ein, dass er tatsächlich keinen Blick in den Beutel geworfen habe, daher auch wirklich nicht wisse, was der Beutel enthielt und dass er ihn so unbesehen mit den anderen Sachen unter den Stein getan habe. Doch eben daraus schlossen sie sofort, das Verbrechen könne nur in einem Anfall zeitweiliger Umnachtung begangen worden sein, sozusagen unter dem Zwang einer krankhaften Monomanie zu morden und zu rauben, ohne damit weitere Absichten zu verfolgen und ohne auf einen Gewinn zu rechnen. Hierzu gesellte sich noch die neueste moderne Theorie von zeitweiliger Geistesgestörtheit, die man neuerdings so oft versucht, bei einigen Verbrechen heranzuziehen. Außerdem wurde der schon seit längerer Zeit hypochondrische Zustand Raskolnikows von vielen Zeugen, dem Arzte Sosimow, von seinen früheren Kommilitonen, von seiner Wirtin, von deren Dienstboten bestätigt. Dies alles beeinflusste stark die Schlussfolgerung, dass Raskolnikow nicht einem gewöhnlichen Raubmörder und Dieb gleichzusetzen sei, dass hier vielmehr etwas ganz anderes vorliege. Zum größten Verdruss derer, die diese Ansicht vertraten, verteidigte der Täter selbst sich fast gar nicht. Auf die endgültigen Fragen, was ihn denn zum Mord getrieben und was ihn den Raub zu vollziehen bewogen habe, antwortete er sehr klar, mit der plumpesten Genauigkeit, dass der ganze Beweggrund, seine schlechte Lage, seine Armut und Hilflosigkeit und der Wunsch gewesen sei, die ersten Schritte seiner Laufbahn mit Hilfe von mindestens 3000 Rubel zu sichern, die er bei der Erschlagenen zu finden gehofft habe. Entschlossen habe er sich zum Mord infolge seines leichtsinnigen und kleinmütigen Charakters, der außerdem durch Entbehrungen und Misserfolge verbittert gewesen sei. Auf die Frage, was ihn denn eigentlich bewogen habe, sich selbst anzuzeigen, antwortete er unverzüglich, das sei aus aufrichtiger Reue geschehen. Dies alles wurde von ihm so gesagt, dass es fast schon an Grobheit grenzte. Das Urteil fiel aber doch milder aus, als man im Hinblick auf das begangene Verbrechen hätte erwarten können, und zwar vielleicht gerade deshalb, weil der Angeklagte es nicht nur ablehnte, sich zu verteidigen und zu rechtfertigen, sondern gleichsam den Wunsch bekundete, sich selbst noch mehr zu beschuldigen.